Aber zu einer Pizza und zu einem Glas Rosé wird's reichen. Die Schifffahrtsgesellschaft gibt natürlich keine Auskunft. Wie immer. Transit von Anna Segers. Bearbeitung Bernhard Fletschinger. Es sprachen Seidler, Peter Lieck, Paul, Christoph Lindert, Marie, Heta Mantschew. In weiteren Rollen Karl Michael Vogler, Heidi Forster, Alexander Costa, Dref Lukas, Anneliese Meyer, Eduard Linkers und andere. Regie Wolf Euber. Produktion Bayerischer Rundfunk, RIAS, Norddeutscher Rundfunk 1983.